Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht von uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Mitraten natürlich erwünscht und nun geht's los mit A, der Kurzform von Ach. Ah. Und nun mit dem fantastischen, einmaligen, unglaublichen Dominik. Vor allen Dingen mit dem unglaublich bescheuerten Dominik, weil wie diejenigen, die letzten Folgen gehört haben, gemerkt haben, habe ich einige fantastische, vorbereitete, User-generated, Listener-generated Content quasi übersehen. Und ich möchte gar nicht erwähnen, jedes Mal, wenn ich diese Folge mit Genghis Khan höre, denke ich, weiß ich wieder nicht, dass es quasi Genghis Khan ist. Also, das hast du voll so viel zum Thema. Rückwärtig spoilern. Egal, ich sage nicht, welche Nummer. Ja. Aber wisst ihr, was mal geil wäre, weil du gesagt hast, User-Generated, da kommt mir gleich auf die Idee, Machine-Generated, mal die ganzen Hinweise, die wir bis jetzt hatten, von allen Leuten nehmen, in ein Dokument packen und das so eine AI oder halt so Machine-Learning-Algorithmus vorwerfen, um dann mal zu gucken, was diese so für Ausgaben rausspuckt. Toibi, wir hätten da mal einen Auftrag für dich. Also auf jeden Fall, unser geliebter Hörer Benjamin Remmers hat mir bereits im Mai eine Folge zukommen lassen, die noch dazu quasi mit Zungenschnalz entgegengenommen habe, aber dann in den Äthern meines E-Mail-Postfachs quasi verloren gegangen ist. Und die würde ich euch jetzt darlegen wollen. Hau raus. Ich bitte doch darum. Ich wurde 1921 als 11. von insgesamt 15 Kindern einer römisch-katholischen Einwandererfamilie geboren. Meine Mutter Mary war amerikanische Staatsbürgerin, mein Vater Walteris, ein Bergmann, wurde später eingebürgert. Walteris? Was ist denn das für ein geiler Name? Ernsthaft überlegt. Ein Hinweis tatsächlich auf die Nationalität. Ob die aus Rom eingewandert sind, weil du das so die Religion und Einwandern so zusammengemischt hast. Das ist schon echt immer interessant, dass römisch-katholische. Ach so, ja. Aber Sekunde, die Frage ist, was das an der Stelle für eine Relevanz hat, so wenn es ums Einwandern geht, was die Religion für eine Rolle spielt. Also wahrscheinlich spielt Religion eine Rolle, ist meine Prognose. Ja, also nee, die Religion ist, glaube ich, tatsächlich nicht das, was der Hinweis war, sondern ich glaube eher der spektakuläre Vorname des Vaters. Walteris. Ja. Sehr gut, okay. Aber gut, wir werden sehen. In meiner Jugend wurde in der Familie Russisch und Litauisch gesprochen. Ich absolvierte als einziges Kind der Familie die Highschool. Ich sprach fließend Russisch, Litauisch und Griechisch. Naja, aber es ist doch schon zusammen mit dem Namen ein geografischer Hinweis in Richtung Russland oder nahe verwandte Staaten. Oder nicht? Denkst du? Ja, denke ich. Denkst du? Ist du nicht so, als ob du die Antwort wüsstest. Du hast sie vielleicht gelesen, aber du hast sie schon wieder vergessen. Ich sehe es ja hier vor mir, aber ich würde in 100 Jahren aktuell noch nicht draufkommen. Und das ist ja auch gerade das, was diese Folge so zungenschnalzend macht. Vor allem, wir haben ja parallel Video an, damit wir uns sehen. Und ihr könnt quasi sehen, wie ich mit der Zunge schnalze so. Ja, aber du hast dein Video mal wieder so stehen, dass es so ausschaut, als würdest du dich überhaupt nicht für das Video interessieren, weil du immer dran vorbeiguckst. Ja, das ist meine gewohnte Arroganz. Drittens, mein Vater, der Walteris, starb, als ich 10 Jahre alt war. Um die Familie zu ernähren, begann ich mit 16 Jahren im Bergwerk zu arbeiten, also auch wie Papa, wie mein Vater und meine Brüder. Ich hasste es. In dieser Zeit landete ich auch 2-mal im Gefängnis. Hat er sich versehentlich das Gefängnis angebuddelt, oder? Das ist eine interessante Idee, aber ich glaube nicht. Der hat dreimal einen Pasch gewürfelt. Ah, so. Aber dann 2-mal, 3-mal. Ja. Im Zweiten Weltkrieg war ich Bordschütze in einem B-52-Bomber. Hallo. Nach dem Kriegsende schlug ich mich als Boxer und Gelegenheitsarbeiter durch. Und ich studierte Kunst. Der Malerei blieb ich bis ins hohe Alter treu. Ich weiß nicht, ich wollte jetzt gerade, bis zu dem Moment, wo du gesagt hast, studierte ich Kunst, wollte ich sagen, Muhammad Ali. Ja? Es ist jetzt noch absurder. Muhammad Ali. bin mir nicht sicher, ob Muhammad Ali nicht irgendwie sich für Kunst interessiert hat. So. Aber ich wollte gerade sagen, gerade in den USA, wo du doch ganz viele so Sportlegenden aufbaust, indem du sie bei dir an die Universität holst und dann über so ein Sportstipendium durch irgendwas dann manchmal etwas fadenscheinig auch so durchschleust, solange sie abliefern. Das ist ja, naja, das ist ja echt so eine Sache. Es ist ja mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, dass das langjähriges Boxen auch ein bisschen dumm macht. So, ich glaube, das so ist es der wissenschaftliche Konsens, meiner Meinung nach. Und das macht ja so Sportarten wie Schachboxen umso witziger. Genau, darüber hatten wir es ja schon mal. Verwandtschaft von mir, die ist gegangen worden, weil das Stipendium wurde halt, war halt klar, das wird jetzt nicht erneuert, wenn er jetzt nicht mit Verletzung beim Football jetzt da rausgeht und trotzdem spielt und irgendwie sich alles kaputt macht. Und dann ist halt, dann kannst du es halt nicht mehr leisten zu studieren. Sind wir mal froh, dass das bei uns anders ist im deutschen System. Ich habe mir die Hinweise jetzt noch ein bisschen vorgelesen und ich glaube, vor 8 kommt ihr nicht mal in die Richtung. Okay, aber das ist schon wieder so motivierend. Hatten wir das nicht mal verworfen, solche Motivationsreden? Aber es bringt ja auch nichts, weil es sind tatsächlich interessante Hinweise und man kann ja immer mit Philipp rechnen. So. Aus meiner ersten 18. Das führt dazu, dass wir noch viel mehr schweigen dann bei den ersten 6, 7, 8 Hinweisen. Das kann doch nicht gewünscht sein, Dominik. Ja, es ist ein generelles Thema, was wir, glaube ich, wir sollten mal eine Sonderfolge machen, weil ich habe nämlich mit dem, jetzt muss ich seinen Namen kurz nachschauen, bitte verzeih mir, mit dem Martin Kreuz habe ich neulich ein E-Mail-Gespräch gehabt, wo es im Wesentlichen auch darum ging, wann ist eine Person und Hinweise interessant und wann ist es spannend, ob man es errät oder nicht. Weil ich glaube, wir haben ganz häufig das Problem, dass die Person an sich am Schluss interessant ist. So, die Hinweise darauf hinführen, aber nicht wirklich interessant sind und oder nicht zu erraten sind. So. Und ich persönlich struggle da ziemlich damit. Also das ist auch tatsächlich was, der Aufruf an euch da draußen. Gerne mal eure Meinung, was das angeht, in den Äther hinausblasen über Twitter, über E-Mail, über Facebook. Es wird uns massiv interessieren, weil also ich persönlich bin immer sehr frustriert, wenn irgendwie ein Wissenschaftler kommt, den man halt in Fachkreisen kennt, der aber jetzt außer, dass er zwei tolle Sachen entdeckt hat, niemand kennt. So. Gleichwohl kenne ich aber sehr viele Leute, die froh sind, dass sie halt dann mal auf solche Leute aufmerksam gemacht werden. So. Und also wir, ich glaube, da spreche ich für euch beide auch, sind sehr interessiert an eurer Meinung, woran ihr interessiert seid. Oder? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Ich glaube, Philipp ist gerade mitsamt seinem Mikrofonständer umgefallen. Nein. Ja, alles gut. Was ich ganz, ganz toll fand, so einfach als Gegenentwurf zu allem, was heißt Gegenentwurf? Das ist ja auch toll, was wir haben. Aber ich glaube, wir können noch viel mehr rausholen aus den ganzen Sachen, wenn ich mir einfach angucke, was unsere Lady Ada Mespertin neulich abgeliefert hat. Einfach mit diesem völligen Ausbrechen aus diesem Format, dessen wir jetzt etwas Ja, aber das war trotzdem jemand, der, keine Ahnung, auf den konnte man trotzdem kommen. Weißt du? Aber eine einzige mathematische Sache nur erfunden hat, kannst du da nicht drauf kommen, wenn du dich nicht damit beschäftigt hast. So. Nee, das stimmt jetzt auch nicht. Aber das ist ja der Punkt, warum ich glaube, schon ungefähr bei Folge 2 oder 3 dieses Formats die Frage gestellt habe, ob das denn wirklich alles in dieses Format passt oder ob das Format dann in dem Fall nicht angepasst werden muss. Aber ich glaube, wir kommen jetzt ziemlich vom eigentlichen Thema ab. Also ich habe den Anfang schon wieder vergessen. Okay, also ich lese jetzt. Kannst du nochmal anfangen? Nein, also nochmal, aus meiner ersten 18 Jahre währenden Ehe gingen zwei Kinder hervor. Ein Jahr später heiratete ich eine Kollegin, die ich über einen Kollegen kennengelernt hatte. So läuft es meistens, ja. Naja, er war vor mir mit ihr verheiratet. So wurden wir eine Großfamilie. Meine beiden Kinder, ihre drei Kinder und unsere gemeinsame Tochter Zuleika. Ach ja, wir haben dann noch ein Kind adoptiert, nachdem seine beiden Eltern gestorben waren. Nach 22 Jahren Ehe verlor ich meine Frau an Krebs. Also Benjamin, der letzte Satz war jetzt ein bisschen Downer. Patchwork. Wow. Genau. Ja, nee, ich habe jetzt gerade überlegt, ich hatte neulich eine interessante Dollop-Folge über irgendwie auch mit sehr, sehr komischen Familienverhältnissen und mit wo sich zwei Familien so ein bisschen zusammen zu einer und ach, egal. Das war der Herr Albrecht nicht aus der letzten Folgenfolge. Der wer? Ja, der Kollege Albrecht hat doch hier diverse Beziehungs... Du meinst den Albert. Albrecht, ja. Den Albertskott. Also sechstens, 8 Jahre später heiratete ich dann noch meine dritte Ehefrau. Sie war 40 Jahre jünger als ich. Kurz darauf erkrankte ich an Alzheimer und starb im Sommer 2003 in L.A. an einer Lungenentzündung. Ja, ihr habt richtig gerechnet, ich wurde 81 Jahre alt. Holy moly, aber der hat auch ganz schön was mitgenommen, oder? Absolut, ja. Vor allem Frauen und Kinder. Ich glaube, die Kinder hat er weniger mitgenommen als gezeugt, beziehungsweise mit adoptiert. Nein, das nimmt man halt so mit, weißt, im Lauf des Lebens. Kinder, ja, nimmt man halt so mit. Das ist die deutsche Übersetzung von The Circle of Life, so das nimmt man mit. Was willst du nach sonst anders machen? Und jetzt kommt sie. Also ich würde das viel eher mit der Zirkel des Lebens übersetzen, weil es gibt überhaupt keinen Sinn und ist deswegen schon viel schöner. Ja. Aber das bin nur ich. Oh. Siebtens, soll ich noch etwas über meinen Beruf sagen? Nein. Ich galt mein Leben lang als Wortkack, schirmte mein Privatleben hermetisch von der Öffentlichkeit ab und hasste Interviews. Ich habe eigentlich nur gesprochen, wenn es für meinen Job nötig war. Meine harte Kindheit hat mich so geformt. Donald Trump. So, und jetzt könnte man schon in die richtige Richtung kommen und das wird im Nachhinein Sinn ergeben. Es hat jetzt keiner meinen Witz kommentiert, dass Donald Trump nur spricht, wenn es vom Berufswegen gefordert ist. Egal, war gar nicht so witzig. Achtens, zu Beginn meiner Karriere tat ich mich schwer. Ich war der Gehilfe, der Schurke, der Indianer. In der McCarthy-Ära änderte ich meinen Namen, damit man mich nicht für einen Russen hielt. Erst 1960 kam der Karrieresprung. Sprung. Der Karrieresprung. 1960 kam der Karrieresprung. Da war er ja schon 40. 39, genauso alt wie ich. Es wird Zeit für meinen Karrieresprung. Hui, hüpf. Ja, was für ein Glück, dass du die Chance hast. So, jetzt aber. Das ist gar nicht erwünscht. Dass, okay. Es, ja. Doch, bitte, sag. Bitte fahren Sie fort. Nein, bitte, nee, sag doch. Nee, ich möchte jetzt nicht. Neuntens, ich spielte mit den ganz Großen. Clint Eastwood, Yul Brynner, Elvis Presley, Donald Sutherland und Telly Savalas. Jetzt fast nur noch positiv besetzte Rollen. Zitat, ich vermute, ich sehe aus wie ein Steinblock, den man in die Luft gesprengt hat. Hä? Ein Steinblock, den man in die Luft gesprengt hat. Also er war nicht der Schönste. Und falls ihr es subtil nicht rausgehört habt, wir sprechen von einem Schauspieler. Okay. Ja, das hätte ich den Hinweis mega vorher bekannt, noch anmerken wollen. Schaut aber eher kantig aus. Also den Namen kennt ihr garantiert. Und kantiger Schauspieler in der Zeit, ihr werdet auch sagen, ja, okay. Kann man über Karl Dahl schon Witze machen oder ist das noch zu frisch? Ich glaube, über den konnte man immer Witze machen. Deine, ne? Clint Eastwood und Elvis Presley Filming gedreht. Ey, du, ey, was du in den, keine Ahnung, Anfängen des Farbfernsehens so irgendwie alles über den Äther lief bei ARD und sonst wo, also das glaubst du nicht. So, da war Peter Alexander und Johnny Cash und sonst wer auf der Bühne, da würde mich nicht wundern, wenn da mal 10 Jahre später Karl Dahl und Clint Eastwood. Und die Beatles haben mal Deutsch eingesungen, wie viele andere Stars ihrer Zeit. Aber hallo. Wie heißt sie denn? Der hat lauter so Rachefilme gedreht. Wie heißen denn die? Oh, immer so Filme, die so eine gewisse Berühmtheit hatten für, ja, da gibt es die ganze Zeit nur auf die Nase. Und die Simpsons. Du bist auf einem sehr guten Weg. Ja, und die Simpsons hatten diesen blöden Witz mit ihm, dass sie irgendwie in der Stadt ankommen. Die angeblich heißt wie er. Episode der Simpsons aus dem Jahr 2002 findet sich die Familie Simpsons versehentlich in einer Kleinstadt wieder, deren Einwohner nur in knappen Dialogen aus meinen Filmen kommunizieren und die außerdem alle wie ich aussehen. Ja, Wann war die Episode? 2010? Da war ich, glaube ich, schon raus. 2002. Da war ich, glaube ich, schon raus aus Simpsons. Nee, da war ich noch nicht raus aus Simpsons. Es gibt noch einen elften Hinweis und dann. Aber ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, es ist Charles Bronson, oder? Du weißt, es ist Charles Bronson. Ah, sehr gut. Der eigentlich Karolis Dionysas Buczynskis heißt. What? Garantiert falsch ausgesprochen. Das ist ein typischer amerikanische Einwandererfamilie. Ach, krass. Deswegen hat er auch Russisch, Litauisch, Griechisch gesprochen. Ah. Genau. Aber das ist echt interessant. Man kennt mich aus den Filmen Die glorreichen Sieben, Spiel mir das Lied von Tod und Ein Mann sieht Rot. Und dieser Ein Mann sieht Rot ist genau die Art von Rachenfilmen, die der Philipp gerade beschrieben hat. Aber hat er da nicht noch viel mehr gemacht von diesen Rachefilmen? Ja, ja, doch, natürlich. So. Weil ich habe die wenigsten davon auch gesehen, aber das ist doch irgendwie das, was über ihn immer so bekannt ist. Ja, yeah. Zumindest also, bei mir hängen geblieben. Charles Bronson, unsere Generation, kennt den auf jeden Fall noch. Ob jetzt irgendwie die 18-Jährigen dieser Welt das Gesicht noch vor Augen haben, wage ich zu bezweifeln. Aber ich fand es sehr interessant. So, auch ein typischer Fall von, wie sehr die Migranten bereichern. Ja, total. Und der eine oder andere in den USA, dieser Tag so vergessen hat. Ja. So als ob das in Frage stünde. Ja, ja. Naja, also ich finde schon, dass das bei den Amis gerade so in Frage steht. So, keine Ahnung, hast du nicht das Gefühl, dass die rechten Tendenzen da schon sehr hoch schwappen? Ja, ja, aber das ist doch, wir sind doch auf der moralisch richtigen Seite dieser Diskussion. Seite. Von daher würde ich das gar nicht so. Aber egal, das bin nur ich. Was ich jetzt tatsächlich interessant finde, ist, dass ich über ihn tatsächlich hauptsächlich aus, ich kenne ihn wieder nur als so ein popkulturelles Echo, eben genau mit diesem Simpsons-Witz und dass die Sachen irgendwo zitiert werden, aber tatsächlich mit dem Werk von Bronson bin ich sehr schlecht bewandert. Und das finde ich interessant, so, man inzwischen einfach nur noch so als ein Echo oder eine Reminiszenz an etwas kennt. Und das sind manchmal die Simpsons natürlich, aber auch oft einfach irgendwelche anderen Anspielungen, sodass du oftmals das Originalwerk gar nicht mehr gesehen haben musst oder ähnliches. Aber ist Chuck Norris nicht das absolute Paradebeispiel? Also ich schätze dich vielleicht komplett falsch ein, aber wie viele Chuck Norris-Filme hast du gesehen? Oh, gute Frage. Wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Aber irgendwo also, in der Serie oder sowas. Als Charles Bronson-Filme, würde ich mal sagen. Also ich habe auch Spiel mir das Lied vom Tod habe ich nicht gesehen. What? Also so alte Western. Wir sprechen die Aufnahme an dieser Stelle ab und du machst den Videorekorder an. Das hat mich, ja, ich entstaube mal den Videorekorder. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Und as I already said, es ist ein Paradebeispiel von, wir sind gespannt auf eure Meinungen. Ich fand es schön. Ich bin gespannt, wie es ihr fandet. Und danke, Herr Remmers. Jo. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.